Der sogenannte humanistische Lehrplan hatte aber noch einen zweiten Ordenszweck, den wir nicht vergessen dürfen. Zitat: Der Vortrag in der Landessprache ist ein schwerer Missstand und darf nur da geduldet werden, wo nicht ohne große Schädigung des Ordens die Unterweisung in Lateinsprache eingeführt werden könnte. Zitat Ende. Das Ordensziel, den jungen Zögling aus dem Heimatboden und dem Blutbewusstsein zu entwurzeln, hatte also hier eine wichtige Hilfe. So war es den Juden Polanco und Laines, die Loyola berieten, ebenso wichtig, die Muttersprachen möglichst durch die Lateinsprache zu verdrängen, wie es heute den Juden und Jesuiten wichtig ist, die jüdische Kunstsprache Esperanto unter dem Schilde Geschäftssprache den Völkern aufzuschwatzen und sie allmählich an die Stelle der Muttersprache zu setzen. Heute hätte es natürlich eine zu große Schädigung für den Orden im Gefolge, wolle er auf seinen Schulen und Kollegien nur Lateinsprache im Unterricht verwenden. So hofft er eben auf Esperanto, das heißt ja, das, was du hoffen sollst. Die Literaturgeschichte, soweit sie überhaupt gelehrt wird, auf den Priesterschulen fehlt gewöhnlich dieses Fach, muss eine genaue Staffelung der Werte der Werke und ihrer Schöpfer nach dem Grade ihrer katholischen Frömmigkeit, aber ganz unabhängig von ihrer Volkszugehörigkeit und ihrer tatsächlichen Bedeutung zeigen. Nach diesem Gebot darf die deutsche Literaturgeschichte der Nachlutherzeit zum großen Teil mit keinem Wort berührt werden. Geographie gilt als höchst unwichtig, Geschichte aber als sehr gefährlich. Der Jesuit sagt, Zitat, sie führt und bringt wahrlich zum Verderben. Zitat Ende. Der Jesuit hat recht, die Geschichte verrät zu viele Verbrechen der Kirche an den Völkern und zu viele Schandtaten des Ordens und könnte dem aufwachsenden Geschlechte wichtige Lehren zum Abwehrkampfe gegen die überstaatlichen Mächte geben. So haben diese geheimen Mächte eine ungefälschte Geschichte aus allen Schulen verbannt. Aber der Jesuitenorden übertrifft auch hier wieder die Freimaurerei mit ihren Geschichtsfälschungen und kann sich mit dem Juden dreist messen. Wo Geschichte in Jesuitenschulen gelehrt wird, enthält sie geradezu atemraubende Lügen und den glühenden Ketzerhass wie die Unterweisungsbücher in den Konvikten. Eine Stichprobe aus dem vom Landshuter Lehrplan empfohlenen Buche, das die Schüler belehren soll, möge den Grad der Ketzerverhetzung erweisen. Zitat: Im Jahre 1521 hat Kaiser Carolus V. auf dem Reichstage zu Worms, um das vom Papste gefällte Urteil zu vollziehen, mit Beistimmung der übrigen Reichsstände den Luther als einen, der kein Mensch, sondern Tier, ein Teufel in menschlicher Gestalt, welcher zum Verderben des menschlichen Geschlechtes den Unflat und Kehricht der vorlängst verworfenen Ketzereien gleichsam in eine Schindgrub zusammengeschüttet und unter dem Namen der evangelischen Bekenntnis allen Frieden und evangelische Liebe zu zerstören und gänzlich zu vertilgen sich bemüht, in die Reichsacht erklärt und dessen als eines verstockten Ketzers pestilenzische Schriften und Bücher öffentlich zu verbrennen befohlen. Zitat Ende. Wir sehen, hier weht uns ganz die gleiche Luft entgegen wie in den Konvikten. Es sollen also alle Schüler des Jesuiten zum Ketzerhass fanatisiert werden, heute noch, ganz wie einst vor 400 Jahren, als die Leichname Loyolas ihre segensreiche Arbeit im Weinberge des Herrn begannen. All der Tiefstand der Schul- und Hochschulausbildung, der an diesen kurzen Beispielen ermessen werden kann, wurde, wie erwähnt, in echt jesuitischer Heuchelei planmäßig und bewusst unter einem Mantel der Gelehrsamkeit, Erudition, verborgen. Diese umfasst einen Wissenskram, der für den Geist des Zöglings möglichst unfruchtbar, dabei aber jeweils am besten geeignet ist, den Schein einer außergewöhnlich hohen Gelehrsamkeit zu erwecken. Er umfasst also Dinge, die mit Sicherheit an anderen Schulen und Hochschulen nicht gelehrt werden. Die Leichen Loyolas haben für diese Erudition unzusammenhängenden Totenkram zusammengelesen, wie dies eine lebendige Seele niemals fertig brächte. Zu Loyolas Zeiten gehörte zum Beispiel zur Erudition das Wissen der Hieroglyphenembleme, Orakelsprüche, pythagoreischen Symbole und so weiter. So viel über den Unterrichtsstoff, soweit er nicht das Hauptfach, die Theologie und ihre Vorstufe, die Philosophie, betrifft. Nun einen Blick auf den Geist, der in den Erziehungsanstalten herrscht. Aus den Anweisungen für die Rektoren und Lehrer blitzt uns auf allen Seiten der drei Bände des Ratio Studiorum der von jeder letzten Gewissenshemmung befreite Verbrechergeist der ersten Christi quasi Präsentes deutlich entgegen. Hierfür drei kleine Stichproben. Zitat: Der Rektor hat namentlich zu verhüten, dass die Seinigen Frauen besuchen oder an sie schreiben, wenn es nicht die Notwendigkeit fordert oder mit Hoffnung auf großen Gewinn geschieht. Zitat Ende. Die Lehrer erhalten an anderer Stelle die Anweisung, Zitat, In Bezug auf die Zumessung von Strafen ist wohl zu erwägen, dass diejenigen, deren Alter und Zustand es jetzt schwach und unbedeutend und vielleicht verächtlich sieht, in kurzem Jünglinge und Männer sind und, wie es das Schicksal der menschlichen Dinge ist, vielleicht zu Würden, Gütern und Macht gelangen, so dass man ihre Gunst werde suchen und von ihrem Winke und Willen abhängen müssen. Daher also ermesse man auch, welche Weise in Wort und Tat sie anzuwenden sich schicke. Zitat Ende. Das ist eine echte Anweisung für die Jünger Loyolas, aus der klar hervorgeht, wie unbedenklich ein armer Junge, der keine Aussicht auf eine spätere Machtstellung hat, für das gleiche Vergehen verprügelt werden kann, das dem Sohn eines Großen der Welt milde verziehen wird. Endlich möge noch eine Anweisung für die Zöglinge folgen, die den schauerlichen Geist der verhetzenden und selbstmörderischen Aufzucht deutlich durchblicken lässt. Zitat: Die Zöglinge sollen weder zu öffentlichen Schaustellungen, Komödien, Schauspielen noch Hinrichtungen außer etwa der Ketzer gehen. Zitat Ende. Man führte also die Zöglinge zu den Hinrichtungen der Andersgläubigen und hielt das für einen erzieherischen und erbaulichen Anblick für die Jugend. Die Ratio Studiorum gab uns ihren Totenschein, sie nennt sich unwandelbar durch alle Jahrhunderte. Die Jesuitenschulen und Hochschulen beeilen sich, uns ebenfalls einen solchen zu überreichen. Über ihren Toren steht die Forderung des heiligen Ignatius, die auch aus dem Munde eines Leichnames gar nicht anders lauten kann. Zitat: Alle sollen dasselbe denken und sagen. Zitat Ende.